WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, eine neue Woche beginnt schon wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, Montagnacht, wie immer. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und hier ist die erste Anruferin heute Nacht. Das ist die Claudia und die ist 48. Hallo Claudia. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, das gibt sich. Weswegen rufst du an, Claudia? Ja, ich habe eine manifestierte Essstörung. Eine manifestierte Essstörung? Ja, laut meines Therapeuten nennt sich das so, ja. Manifestiert klingt so festgesurrt, eine betonierte Fest. Ja, feste. So kommt es mir auch vor, genau. Wie lange leidest du schon unter der Essstörung? Ja, es fing eigentlich in der Pubertät schon an, mit einer Anorexie, die dann in eine Bulimie überging. Dann hatte ich auch symptomfreie Jahre, Phasen. Mhm. Habe eigentlich mein Leben auch ganz gut im Griff. Und ab wann fing es dann wieder an? Wie alt warst du, als es dann wieder losging? Kann ich jetzt gar nicht so. Immer mal wieder bei Krisen. Und ja, und mein Problem ist halt, ich habe einige Therapien gemacht. Nee, sag mal, ich will mir ein Bild machen. Hast du es 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre? Ja, 30 Jahre. 30 Jahre? Ja. Mit kleinen Unterbrechungen zwischendurch? Ja. 30 Jahre bulimisch erkrankt? Ja. Das ist heftig. Ja. Was hast du schon alles dagegen unternommen? Ja, Therapien gemacht. Wie viele? Also bei 2 Therapeuten war ich. Ich habe eine Psychoanalyse gemacht. Dann im Moment mache ich eine systemische Therapie, die aber sehr niederfrequentiert ist, das heißt alle 4 bis 6 Wochen. Ach, das bringt nichts. Und sag ich mal so laienhaft jetzt. Ja, im Moment habe ich auch so dieses Gefühl, ich fahre da mehr hin, um über schön Wetter zu reden. Und beim letzten Mal hat mein Therapeut mir geraten, ich solle essen gehen, mir einen Seniorenteller bestellen und dann gucken, was passiert. Na super, das ist ein toller Therapeut. Ja. Der bekäme von mir keinen Pfennig. Ja, es kostet auch nichts, aber trotzdem. Ich glaube, wir müssen noch mal kurz erklären, obwohl das schon so oft erklärt wurde, noch mal, was Bulimie ist. Bulimie ist ja Brech- und Magersucht. Ja. Das heißt, so ist es bei dir auch, dass du klassisch viel isst und das dann erbrichst wieder. Ja, ja. Und das ist auch der Hauptleidefaktor. So zur Zeit, wie oft kommt es denn vor, dass du isst und erbrichst? Oh, manchmal jeden Abend, ja. Manchmal nur 3-mal die Woche. Nun wissen wir ja alle, dass gerade Bulimie eine sehr schwere Nebenwirkung haben kann, bezogen auf den Körper. Spürst du das? Ja, dass ich immer ziemlich müde bin, kaputt bin und... Hast du Beschwerden mit dem Magen zum Beispiel? Nein, Gott sei Dank gar nicht. Hast du noch deine Zähne? Das sieht sehr schlimm aus. Ja. Das heißt, durch die Magensäure, die hochkommt, geht das Zahnfleisch kaputt und die Zähne werden angegriffen. Ja, ja. Diese Magensäure kann natürlich auch die Speiseröhre angreifen und übelste Erkrankungen auslösen. Nee, aber da bin ich Gott sei Dank noch, also ich scheine eine sehr gute Gesundheit zu haben. Ja. Nun sollte man das natürlich nicht ausreizen. Ja. Weißt du, was mich total wundert, Claudia, wenn man, du bist so lange an dieser Erkrankung erkrankt, dann machst du einmal eine Psychoanalyse. Ich würde mit einer solchen Erkrankung nicht zu einem Analytiker gehen. Ja. Und dann machst du sowas Seltsames, was du jetzt gerade da machst. Warum hast du nicht schon mehr unternommen? Warum warst du nicht in einer Klinik? Weil mein Therapeut immer sagt, in meinem Alter sei das nicht mehr anzuraten. Warum nicht? Er hat auch immer gesagt, ich soll nicht in eine Selbsthilfegruppe gehen, weil, also ich bin eine theoretische, was hat er immer gesagt, Expertin. Und ich brauche mir also nicht das Leid noch von anderen anzuhören, das würde mir also persönlich gar nichts bringen. Ich fände gut, wenn du das für dich allein entscheiden würdest und nicht, dass er dir das sagt. Naja, ich bin ja jetzt auch wieder in einer Selbsthilfegruppe seit. Wir haben uns jetzt zweimal getroffen und ich muss sagen, das tut mir gut. Also da ist eine Frau, die ist schon über 50, die hat da schon fast 40 Jahre. Das tut halt gut zu sehen, dass man nicht der Einzige ist. Absolut. Deswegen finde ich diesen Rat von den Therapeuten auch völlig Banane, ehrlich gesagt. Ist das der Therapeut, der auch gesagt hat, du sollst dir da einen großen Teller bestellen? Ja. Was willst du denn von dem noch? Ja, weiß ich auch nicht. Weg da. Ja. Hast du eine Familie? Bist du in einer Beziehung? Ja. Wer weiß denn von deiner Erkrankung? Ja, inzwischen mein Mann und meine erwachsenen Kinder. Wie lange hast du es vor deinem Mann verheimlicht? Lange. Ganz lange. Wie lange? 10 Jahre? Über 20 Jahre. Boah. Das heißt, du hast immer... Ja, das ist ja auch mit Scham behaftet. Das glaubt ja auch keiner. Man schämt sich ja auch dafür. Ja, klar. Das heißt, du hast immer heimlich... Das dauert ja, bis man sagt, bis man überhaupt dazu steht, zu sagen, ich habe eine Essstörung. Mhm. Dann hast du immer heimlich erbrochen, wenn ihr gerade schön zu Abend gegessen habt, dann bist du aufs Klo gegangen und alles wieder raus, Finger in den Hals. Ja. Kannst du leicht erbrechen? Oh nee, es ist inzwischen sehr anstrengend. Kommt es auch vor, dass du manchmal dich bemühst und es kommt gar nichts mehr raus? Oh, fast nie. Eigentlich nicht. Und was machst du dann? Wenn der ganze Magen voll gepumpt ist mit Lebensmitteln? Ja, irgendwie quäle ich mich so lange, bis alles wieder raus ist. Ach, dann geht's doch irgendwie. Mhm. Aber meine Frage ist ja jetzt, ich finde mich ja auch nicht schön, weil ich so dünn bin und trotzdem kriege ich Kopf und Bauch nicht zusammen. Wie viel wiegst du denn im Moment? 50 Kilo. 50 Kilo bei einer Größe von? 1,67. Mann, Claudia. Du hast gerade einen Satz gesagt, bisher ist deine Gesundheit noch relativ robust. Da hast du wahnsinniges Glück gehabt. Du könntest auch schon eine schwerst kranke Frau sein. Ja, weiß ich. Das weißt du, ne? Das heißt, eigentlich ist es überhaupt nicht zu spät, was dein Psychologe da sagt. Halte ich für völligen Unsinn. Es ist überhaupt nicht zu spät, auch in deinem Alter nochmal eine richtig gute, gründliche Psychotherapie anzugehen, in einer Spezialklinik für Essstörungen. Ich würde es an deiner Stelle auch in einer Klinik machen. Du hast überhaupt gar nichts zu verlieren, du hast nur zu gewinnen. Du hast an Lebensqualität zu gewinnen und an Gesundheit. Ja, aber ich habe auch von dir das Buch gelesen und du hast auch schon mal offen darüber gesprochen, dass du mit Anfang 20 eine Essstörung hattest und da ganz alleine mit deinem Willen rausgekommen. Ja, aber das kann man nicht verallgemeinern. Da hatte ich Glück, dass ich das geschafft habe. Das kann man wirklich nicht von einer Person auf die andere übertragen. Andere Menschen. Ja, aber ich denke mir immer, ich bin doch so, ich schaffe mein Leben. Nur warum schaffe ich das nicht? Warum nicht? Ich weiß es nicht. Die Frage ist auch müßig zu beantworten. Tatsache ist nur, dass du es nicht schaffst. Wenn du 30 Jahre dann leidest, schaffst du es nicht. Und dafür muss man sich auch nicht schämen. Das ist eine schwere Erkrankung. Manch einer braucht Hilfe, der andere kann es alleine. Du gehörst ja zu der Kategorie, die Hilfe braucht. Und dann sucht man sich Hilfe. Ich bin mittlerweile so verzweifelt, dass ich denke, das hat sowieso keinen Zweck mehr. Ja, aber du machst doch gar nicht viel. Ich bin gerade erschrocken, als du angefangen hast zu erzählen. Da dachte ich so im Hinterkopf, oje, die Claudia hat bestimmt schon ganz viele Psychotherapien hinter sich gemacht. Die war schon in mehreren Kliniken und es hat alles nicht genutzt. Aber das warst du ja gar nicht mal. Nee. Insofern sehe ich durchaus eine große Chance, dass du es schaffst. Du würdest diesen Weg zum ersten Mal gehen. Du bist entschlossen, gehen zu wollen. Du willst ja dein Leben verändern, davon gehe ich mal aus. Ja. So. Also sind die Vorzeichen gar nicht so übel. Würdest du denn auch in eine Klinik gehen für einige Wochen? Da würde ich mich sehr schwer tun. Warum? Ja, weil ich ja auch häufig ziemlich eingebunden bin. Wir haben viele Tiere, die zu versorgen sind. Okay. Vielleicht gibt es dann einen ambulanten Weg, wo du vielleicht... Ja, aber wo? Wer kann mir den aufzeigen? Den zeigen wir dir gleich im Hintergrund auf. Meine Psychologin wird dir das gleich aufzeigen, wo du in deiner Umgebung, wo du wohnst, wo man das machen kann. Ja. Also mein Anliegen an dich ist nur, dir zu vermitteln, dass du wirklich eine Chance hast, da rauszukommen, auch nach so vielen Jahren, dass dein Psychologe völligen Schwachsinn erzählt und dass du es versuchen sollst. Ja, der sagt einfach, es liegt nur an mir. Ich halte immer noch an der Essstörung fest und... Ja gut, aber da muss ja mehr folgen. Das, was du mir gerade von ihm erzählt hast, ist ja nun völlig kontraproduktiv. Wenn er dir davon abrät, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen, weil das nicht gut für dich ist, und du mir dann zwei Sätze weiter sagst, es tut dir doch gut, seitdem du da bist. Also ist ja schon klar, was mit dem los ist. Ja. Klar sind Selbsthilfegruppen gut. Die können einem auch auf die Nerven gehen. Und man muss es ausprobieren. Das ist das alte Lied. Man muss es erst mal tun. Und dann entscheidet man, ob es einem gemäß ist. Ja. So, liebe Claudia, wir sind uns einig, dass du was machen musst. Ja, auf jeden Fall, ja. Und es wäre mir unheimlich lieb, wenn man mir da irgendwie einen anderen ambulanten Weg aufzeichnen könnte. So. Und das wird meine Psychologin, die Anna, die jetzt mitgehört hat, wird das machen. Die ruft dich gleich an und dann kann sie dir im Hintergrund alles erklären, wohin und wie, was du machen solltest. Oh ja, super. Ja. Also die nächsten 48 Jahre dürfen nicht mehr mit dieser Krankheit zugebracht werden. Ja, stimmt. Würde ich mir sehr wünschen, ja. Sei froh, dass du noch gesund bist. Ich muss es nochmal sagen. Ja, das ist ein großes Glück. Ich habe schon mit so vielen Frauen, meistens sind es ja Frauen gesprochen, die lange krank waren, die Erkrankung hatten, die körperlich so kaputt waren. Ja. Liebe Claudia, du legst auf. Ja. Die Anna ruft dich an. Ja, vielen Dank, Domian. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Ja, dir auch alles Gute. Dankeschön, danke. Tschüss. 0800 220 50. 50. Und es geht weiter mit dem Martin, der ist 42. Guten Morgen, Martin. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Ja. Ja, ich bin ein großer Hirnochse. Ich habe gerade für mich ein wunderschönes Date gehabt und habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ach. Ja, wieder so die typische Falle. Ja, man lernt Frau im Internet kennen, man telefoniert vorher, man schwärmt schon, man schreibt über WhatsApp, man merkt, man hat Gemeinsamkeiten, man freut sich auf dieses erste Date. Ja. Dann passiert das erste Date. Das war heute? Das war heute. Wo hat das stattgefunden? Ja, wenn ich ehrlich bin, da geht's ja schon los. Der als kleiner Kardinalsfehler, der hat bei ihr in der Wohnung stattgefunden. Mhm. Also das heißt nicht, wie man immer so schön sagt, na, trefft euch auf einem neutralen Platz, nein. Bei ihr zu Hause. So. Wurde gekocht oder irgendwas gemacht? Nein, ich hatte was zu trinken mitgebracht und wir haben geknabbert, ein bisschen so Naschzeug und dann haben wir uns unterhalten. Es war ja auch wunderschön. Kurze Zwischenfrage, wie alt ist sie? Sie ist 42 auch. Okay, genau. Na gut, ihr seid ja. Ja. Völlig identisch im Alter, ja. Ja, und okay, ihr habt geknabbert, ihr habt getrunken. Ja, wir haben geknabbert, wir haben uns unterhalten. Und Nee, ich habe nur gehustet, entschuldige. Ach so, okay. Ja. Also es war bis dato alles schön. Und wie es dann halt so ist in dem Moment, wenn dann eine wunderhübsche Frau vor dir sitzt, dann kommt man natürlich in die Verlegenheit und guckt sie tiefer in die Augen und man küsst sie. Dann lässt sie sich küssen, dann fängt man an, so wie Teenager, dann fängt man an zu fummeln und so ein bisschen und hier so ein bisschen und schwuppdiwupp waren wir beide nackend. Oh. Ja. Gleich beim ersten Mal. Ja, und jetzt sagst du genau dasselbe, das, was sie jetzt mir auch sagte. Ich muss dazu sagen, sie ist auch noch Bulgarin. Ja. Das heißt, da ist es wahrscheinlich von der Mentalität her sowieso noch ein bisschen ernster oder ein bisschen heiliger, letztendlich das erste Date, wie es vielleicht bei uns manchmal so sein könnte. Okay, erzähl mal weiter. Ihr wart nackig. Ja, und dann waren wir auch nackig und in dem Moment bekommt sie wie so ein Gedankenblitz, ein Flash oder keine Ahnung was und fängt an zu weinen, wird ganz anders und sagt, ja, das ist so furchtbar, alle Männer wollen immer nur das Gleiche und sie wollen halt immer nur Sex und Ach, ich denke, nein, das will ich doch gar nicht. Ich will sie ja ernsthaft kennenlernen. Und dann war es mir so unangenehm, dass das halt so weit gegangen ist. Aber dann war es ja auch schon zu spät. Ja, was hast du denn da? Wie hast du denn darauf reagiert, als sie anfing zu weinen? Dann habe ich sie versucht in den Arm zu nehmen und habe gesagt, das tut mir leid. Dann habe ich jetzt den Fehler gemacht. Aber letztendlich fühlte ich mich ja animiert. Also es ging, wir haben uns geküsst und dann ging es halt ein bisschen weiter. Natürlich ging die erste Initiative fast von mir los. Okay, hast du dich denn angezogen oder was hast du gemacht? Ja, ich habe dann nachdem sie mir versucht hat, ja rüberzubringen, dass ich jetzt also einen Fehler gemacht habe, beziehungsweise dass wir beide einen Fehler gemacht haben, dass es einfach zu weit ging fürs erste Date, dann habe ich mich nachher angezogen und bin raus aus der Wohnung, ja. Ja, aber du hast dich doch bei ihr entschuldigt. Ja, natürlich. Natürlich habe ich mich dafür entschuldigt, dass ich ja auch nur ein ganz normaler Mann bin. Und wenn man dann halt so eine wunderhübsche Frau neben sich hat, dass man dann natürlich auch vielleicht die Frau küssen möchte. Oder okay, hat sie diese Entschuldigung angenommen? Ich würde sagen, die hat sie nicht richtig angenommen, weil sie wirkte so, als wenn sie total verletzt ist, als sie hat mich jetzt in einen Topf geschmissen, so nach der Devise, alle Männer wollen immer nur mit ihr ins Bett gehen. Das heißt, ihr seid in einer angespannten Stimmung auseinandergegangen. Im wahrsten Sinne des Wortes, um das nochmal höflich auszudrücken, also wir sind so auseinandergegangen, dass ich ihr noch ein Küsschen auf die Stirn gegeben habe und dann nach Hause gefahren bin und jetzt hat sie mir nur gerade nochmal über einen Messenger geschrieben, sie ist jetzt total durch den Wind und möchte jetzt gerne schlafen. Okay. So. Hattest du vorher auch nochmal mit ihr geschrieben? Nein, ich hatte ich hatte sie angeschrieben, ob wir noch mal telefonieren können, so für 5 Minuten. Und das will sie jetzt nicht. Das will sie jetzt nicht. Okay, gut. Ich könnte mich ja nur über mich selber ärgern, dass ich so bescheuert bin. Ich predige es sonst allen möglichen Menschen. Genau, du bist ja nicht, ich glaube, 16, 17 bist du nicht mehr. Nee. Ja, und dann, weißt du, Theorie und Praxis, die sind so weit auseinander. Man kann in der Theorie sich so viel vornehmen. Man kann sagen, Mensch, Leute, macht das so und so und so. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ja. Jetzt müssen wir sehen, was wir das Beste draus machen. Aber wie es reingefallen ist. Ja, also jetzt lasse ich erstmal in Ruhe, ne? Das ist ja völlig klar. Ja. Sie hat ja dir geschrieben. Ja. Jetzt würde ich sie vielleicht morgen auch noch in Ruhe lassen. Okay. Ja. Und dann, wenn dann von ihr morgen nichts kommt, würde ich übermorgen nochmal sehr freundlich ihr schreiben, dass dir das wirklich sehr leid tut. Und genau wie du es mir gerade gesagt hast, dass du sehr an ihr interessiert bist und du sie kennenlernen möchtest und was man alles so sagt. Mhm. Okay. So. Okay. Eigentlich müsste sie dann darauf reagieren, finde ich. Eigentlich müsste sie reagieren. Nein, das ist so unangenehm, weil... Andererseits, wenn sie dann da auch nicht drauf reagiert... Ja. Mensch, das ist aber auch ein bisschen eine komische Frau. Sie ist ja nun auch eine erwachsene Frau. Ja, Gut, sie kommt aus einem anderen Kulturkreis, aber trotzdem. Das hat sich zwischen uns so hochgeschaukelt im Endeffekt. Ja. Aber ich musste mir dann natürlich den schwarzen Peter unterschieben lassen, so nach der Devise, naja, ich war ja der Erste, der anfing zu küssen. Mhm. Ich war ja der Erste, der seine Hände nicht stillhalten konnte. Mhm. Ja, Also, ich will dir das mal sagen. Ich finde es auch ein bisschen unglücklich gelaufen, aber ich finde es mir wirklich nicht schlimm. Schlimm ist anders. Ja. Wenn du sie jetzt extrem bedrängt hättest oder irgendwas... gewaltmäßig genötigt hätte, ja. Ja, da wollen wir gar nicht drüber reden. Das ist alles jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Absolut. Jetzt hältst du erstmal still, die Beine still, du hast dich schon entschuldigt, du entschuldigst dich dann nochmal. Mhm. Und wenn die dann darauf nicht reagiert, ja, dann kann man dir auch nicht helfen. Also dann glaube ich, ist es vielleicht, so traurig es ist, aber vielleicht auch wirklich nur ein vorgeschobener Grund wieder. Vielleicht. Also, da sagt dann ja auch viel über die Frau aus, dass sie dann nicht so, dass da vielleicht auch noch irgendwelche anderen seltsamen Sachen im Hintergrund sind. Ja, vielleicht, ja. Denn ich denke ja auch, natürlich respektiert man das dann, und wenn man es dann eher nochmal auf die Stulle geschmiert bekommt, dass man ja aus einem anderen Kulturkreis ist und dass es dort, aber dazu gehören doch trotz alledem immer zwei. Ja. Wie lange lebt sie denn schon in Deutschland? 18 Jahre. Na gut, dann kennt sie unsere Geflogenheiten ja auch. Ja, unsere im wahrsten Sinne des Wortes Geflogenheiten. Wie lange bist du denn schon solo? Naja, das kommt ja auch hinzu. Also im Endeffekt, außer mal kurz, fast 10 Jahre. Aber okay, dann bist du natürlich auch voller Sehnsucht. Natürlich lernt man Menschen kennen, aber so, dass es im Bauch kribbelt. Mhm. Das ist ja das. Und das war jetzt so eigen. Ich habe immer gesagt, ich will nicht das haben, was ich kriege, sondern ich warte lieber auf das, was ich haben will. Mhm. Und jetzt auf einmal lerne ich eine Frau kennen, wo es kribbelt, mhm, wo es einen total verzaubert. Und jetzt passiert das Ding und geht total nach hinten los. Ich könnte mich über mich selber so ärgern. Ja, aber wie gesagt, Martin, wenn mhm, das jetzt der Grund sein sollte, ja, dass das nicht funktioniert, dann passt das auch nicht richtig. Ja, wahrscheinlich, ja. Wie gesagt, halt morgen die Füße still, okay, und übermorgen schreibst du ihr nochmal sehr freundlich was und dann, okay, und dann muss sie, dann ist sie am Zug, dann muss sie reagieren. Okay. Also Zurückhaltung jetzt. Ja, ich wollte dann nochmal sagen, vielleicht wenn andere auch mal in die Situation kommen, in der Theorie ist ja alles wunderbar, aber wenn es dann nachher in die Praxis geht, aber du weißt, welche Macht die Hormone haben. Ne? leider, im wahrsten Sinne des Wortes. Da geht's ja mit uns durch. Also ich drücke die Daumen, dass sich das alles wieder hinbiegt. Ja, wunderbar. Tschüss, Martin. Okay, danke. Ciao. Tschüss. Ach, herrje. Thomas, 23. Guten Morgen, Thomas. Ja, guten Morgen. Hallo, Thomas. Um was geht's? Bei dir? Also ich stecke zurzeit in einer sehr schwierigen Situation. Mhm. Ich fange am besten mal von ganz vorne an. Ich war seit 2012 Mitglied in einer Gemeinde, in einer Mennonitengemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Erklär's mal kurz. Ja, das sind halt Leute, die sich streng an die Bibel halten. Mhm. Kann man das vergleichen mit den Zeugen Jehovas? Ja, so in etwa. Mhm. Aber die Zeugen Jehovas, das ist noch ein bisschen anderes. Ist auch eine andere, ganz das Kaliber, ist schon klar. Aber ein sehr, sehr konservativ gläubiger Verein ist das. Ja, genau. Okay. Da war ich halt seit 2012 Mitglied und ich bin... Wie kam das, dass du da Mitglied wurdest? Ja, ich wurde halt von meinen Eltern immer mit dorthin genommen. Achso, die gehören auch dieser Kirche an? Genau, ja, okay, die gehören der Kirche an. Ja. Wurde halt von denen immer dahin mitgenommen und irgendwann mal bin ich dann halt Mitglied geworden, also habe ich dann halt taufen lassen. Aber die müssen dich ja schon als Kind immer mitgenommen haben, warum dann gerade erst 2012? Bei denen ist das so, dass man sich nicht als Kind taufen lässt, sondern erst als Erwachsener. Ach so. Und wie wird man da getauft? Man kniet halt auf so einer Bühne und dann wird man halt begossen. Mhm. Dreimal. Mit Wasser. Und dann gibt es eine Zeremonie und Gebete und Sprüche und so weiter. Genau, ja, genau. Okay. Mhm. Ja, gut, dann war ich halt Mitglied und jetzt seit einiger Zeit bin ich halt mehrmals in den Puff gegangen. Mhm. So, da haben mich dann meine Eltern, die haben mich halt gesehen, wie ich da reingefahren bin, jetzt vor einem Monat. Ach, was für ein komischer Zufall. Deine Eltern sehen, wie du in den Puff gehst, fährst? Ja, also das ist so eine Hauptstraße und da kann man halt immer sehen, wer da rein und ausfährt. Ja, okay. Mhm. Und dummerweise arbeitet mein Vater in der Straße und die sind halt dann da lang gefahren. Und das war wirklich dann ein ganz blöder Zufall, dass die dich gesehen haben? Ja, genau. Mhm. Die haben mich dann gesehen. Und daraus konnten die schließen, dass du dann da irgendwie wirklich bei einer Prostituierten warst? Ja, genau. Ja, die haben mich dann natürlich zur Rede gestellt. Ich habe natürlich erstmal nicht gesagt, wo ich gewesen bin. Und dann haben die mich halt damit konfrontiert, dass die das Auto da gesehen haben, wie ich da reingefahren bin. Bist du denn auch in einer Beziehung im Moment? Nee, ich lebe in keiner Beziehung. Okay. Was haben die Eltern gesagt, nachdem du dann gestanden hast? Ja, die haben gesagt, das wird auf jeden Fall vor die Gemeinde kommen. Mhm. Und so ist es dann auch gekommen. Und ich wurde dann halt praktisch vor knapp 700 Gemeindemitgliedern losgestellt. Boah, ein Tribunal. Das heißt, du standst vor 700 Gemeindemitgliedern und ein Oberer von denen hat dich befragt? Ja, genau so ist es. Und die anderen haben alle zugehört? Ja. Was hat er dich gefragt und was hat er gesagt? Ja, also gefragt hat er mich nichts. Er hat halt Ich stand vorne und er hat nur gesagt, also hat kurz die Sachlage erklärt, dass ich seit 2012 Mitglied bin in der Gemeinde. Mhm. Und hat dann gesagt, dass der Thomas bei einer Prostituierten gewesen ist. Was deine Eltern ihm gepetzt hatten. Ja, so kann man das sagen. Mhm. Und dann? Also, die haben das weitergeleitet. Ja. So, und dann hat natürlich der eine oder andere... Also da sind ja auch nicht nur, ist ja nicht nur ein Ältester, also ein Oberster, sondern das sind auch noch mehrere Mitarbeiter, so nennen die sich. Mhm. die haben dann auch immer ein bisschen was dazu gesagt, dass das so etwas gar nicht geht. Ich sehe dich währenddessen immer noch, du stehst wie auf einer Bühne vor diesen Leuten. Ich stehe auf einer Bühne, ja. Mit dem Gesicht zu den Leuten oder mit dem Gesicht zu den... Nee, mit dem Gesicht zu den Leuten. Mit dem Gesicht zu den Leuten. Und die Ältesten, wo saßen die? Hinter dir, neben dir oder wo saßen die? Also ein Ältester stand auf der Kanzel, also die Kanzel war auch auf der Bühne. Ja. Und ja, die anderen, die saßen halt alle unten unter den Leuten. Mhm, ne? Die sind dann halt aufgestanden und haben dann halt was dazu gesagt. Und dann, wie ging es weiter? Ja, und das lief dann so ja eine Stunde, anderthalb. Dann musste ich einmal kurz rausgehen. So lange? So lange lief das. So lange kann man darüber sprechen, über diesen Vorfall? Ja, also ich stand zu Anfang so circa 20 bis 25 Minuten da. Dann wurde halt alles erklärt. Dann hat der ein oder andere was dazu gesagt. Dann musste ich rausgehen. Und was die da besprochen haben, weiß ich nicht. Musstest du denn auch selbst was sagen, eine Stellung beziehen? Ja, ich konnte mich entschuldigen für das, was ich getan hatte. Hast du das gemacht? Oder auch nicht? Nee. Nee. Habe ich nicht. Also du bist dann rausgegangen und wie ging es dann weiter? Dann haben die sich beraten und dann? Dann haben die sich irgendwie beraten unter den Gemeindemitgliedern und dann kam ich wieder rein. Dann wurde mir halt mitgeteilt, dass ich offiziell ausgeschlossen bin aus der Gemeinde. Im Publikum saßen auch deine Eltern? Genau, die saßen auch da. Meine Eltern, meine ganze Verwandtschaft, alle, die mich gut kennen, die saßen alle. Dass du ausgeschlossen bist und dann musstest du gehen? Genau, dann musste ich halt gehen. Wie lange liegt das jetzt zurück, dieser Tag, an dem das passierte? 2 Wochen. Ah. Liegt das zurück. 2 Wochen erst. Genau. Ich habe gerade nicht gefragt, als du gesagt hast, dass du dich 2012 hast taufen lassen. Ja. Hast du das aus Überzeugung getan? Aus Glaube? Nein. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, eigentlich nur deswegen, weil das von meinen Freunden und ja, die auch da hingegangen sind, das auch gemacht haben. Also ein Gruppenzwang quasi. Und genau. Weil die Eltern das erwartet haben. Ja. Mit dem Herzen, mit dem Glauben warst du überhaupt nicht dabei. Nee. Wie hast du es empfunden, als die dich rausgeschmissen haben? Ja, also ich konnte in dem Moment überhaupt gar nicht klar denken, weil wenn man vor 700 Leuten steht und Wahnsinn. Vor denen losgestellt wird, dann dann denkt man gar an gar nichts. Mhm. Dann denkt man nur noch daran, jetzt, dass das möglichst schnell vorbeigeht und dass man irgendwie seine Ruhe bekommt. Gab es denn den Moment, dass der Älteste sagte zu dir, bereust du das? Und du hast gesagt, nein, ich bereue es nicht. Gab es so einen Dialog? Nee. Also die haben mich nur gefragt, ob ich mich entschuldigen möchte dafür. Und was hast du geantwortet? Ich habe gesagt, nein. Nein, okay, ein klares Nein. Und das war's dann. Ja. So, jetzt bist du da rausgeflogen. Wie haben deine Eltern sich dann danach verhalten? Also meine Eltern haben mich von zu Hause rausgeworfen. Ach, die haben dich auch rausgeworfen? Ja, also ich lebe zurzeit bei einem Freund. Mensch, Thomas, was ist denn das für eine Welt, dass deine Eltern dich rausschmeißen, ihren Sohn? Was sind das denn für Christen? Ich bin fassungslos. Haben die schon mal was von Nächstenliebe gehört und von Vergebung? Ja, und meine Verwandtschaft, die wollen natürlich auch nichts damit zu tun haben. Ne? Das heißt, du bist jetzt völlig, hängst in der Luft? Ja, ich habe jetzt praktisch nur noch diesen einen Freund, bei dem ich jetzt lebe. Mhm. Den kenne ich noch ein bisschen von früher und ein paar Kollegen aus der Berufsschule. Ne? Mhm. Aber das ist ja nicht das Wahre. Ne? Kannst du denn so finanziell auf eigenen Beinen stehen? Hast du schon einen Job? Ja, ich mache eine Ausbildung. Ne? Als was? Zum Berufskraftfahrer. Verdienst auch nicht so viel Geld im Moment. Nee, also eine Ausbildung auf jeden Fall nicht. Das heißt, du weißt gar nicht, wo du jetzt... Kannst du denn bei dem Freund noch eine Weile wohnen? Also nicht mehr lange, weil die Eltern, die sehen das auch nicht so gerne. Hast du auch Geschwister noch? Ich habe 5 Geschwister. Ach, 5 Geschwister sogar? Ja. Älter, jünger, gemischt? Die sind alle älter. Ach, sogar? Älter als ich. Und die sind alle so gestrickt wie die Eltern? Ja, genau. Das heißt, du kannst da keine Hilfe erwarten? Nee. Also entweder ich entschuldige mich für das, was ich getan habe, aber ich sehe da überhaupt keinen Grund. Nee. Klar, als Gemeindemitglied in einer christlichen, in so einer Mennonitengemeinde, in einer strenggläubigen Gemeinde, ist das schon, sage ich mal, verwerflich, wenn ich als Mitglied in einen Puff gehe. Okay, aber dann sollte man auch eigentlich grundsätzlich so eine Gemeinde meiden, denn ja, genau. Die sind ja in allen Sachen sehr krass drauf. Überhaupt in Sachen Sexualmoral ist das wahrscheinlich grauenhaft da. Ja. Kein Sex vor der Ehe, keine Selbstbefriedigung, so Späße. Ja, genau. Mhm. Ja. Schwule werden als krank abgestempelt und so weiter. Ja, genau so ist es. Ja. Mhm. Das tut mir jetzt sehr leid. Also einerseits ist es gut, dass du raus bist, so hart die Situation im Moment auch für dich ist. Andererseits ist es natürlich schwierig, jetzt für dich ein neues Leben anzufangen. Wie ist das denn? Hast du denn deine Sachen von zu Hause schon alle geholt? Ja, die habe ich alle. Also meine ganzen Kleidungsstücke und so, die habe ich alle bei mir. Wie haben die Eltern sich denn dann von dir verabschiedet? Was haben die gesagt? Ja, die haben gesagt, wenn du wiederkommen möchtest, musst du für das, was du getan hast, ja, gerade stehen, ne? Also dich dafür entschuldigen. Wer ist denn am ehesten noch weicher, deine Mutter oder dein Vater? Ja, ich würde sagen, meine Mutter. Glaubst du, dass es ihr tief in ihrem Herzen doch irgendwie leid tut und dass sie sich das Gedanken macht, was ist mit dem Jungen? Kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Mhm. Ich weiß es nicht. Mhm. Mann, jetzt musst du, das erste Problem, was du lösen musst, ist, du musst eine Unterkunft finden. Ja. Wohnst du in einer größeren Stadt? Ja, ich komme aus Bielefeld. Ja. Vielleicht wäre irgendwo ein WG-Zimmer ganz gut. Ja. Eine eigene Wohnung kannst du dir nicht leisten im Moment. Nee, gar keinen Fall. So, aber du kriegst auch natürlich, wenn, da musst du dich jetzt schlau machen. Du kriegst natürlich auch Zuschüsse, du kannst irgendwelche Sachen beantragen, sodass du erstmal ein Dach über dem Kopf hast. Ja. Und dann musst du Schritt für Schritt diesen Weg in das eigene Leben gehen. Ja. Das ist wirklich sehr hart. Und bei mir ist es auch, also die Gemeinde besteht nicht nur aus diesen 700 Leuten, sondern insgesamt sind in Bielefeld ja 10 von diesen Gemeindestellen. Mhm. Und ja, das hat sich auch sehr schnell rumgesprochen. Glaube ich. Aber ich muss dir mal sagen, ich habe großen Respekt vor dir, dass du dich nicht entschuldigt hast vor den 700. Das ist schon eine Leistung. Ja, ich habe da keinen Grund gesehen. Ja, toll, weil das kann ich mir schon vorstellen, dass man da im extremen Stress steht da vorne und manch einer hätte dann gesagt, naja gut, ich entschuldige mich, da habe ich meine Ruhe. Aber du hast dein Ding durchgezogen. Das ist sehr, sehr, sehr gut, sage ich dir. Finde ich ganz toll. Weil wenn ich mich entschuldigt hätte, dann hätte ich ja erstmal zugegeben, dass ich einen Fehler gemacht habe. Mhm. Und auf der anderen Seite wäre ich ja immer noch da drin. Ja, genau, ganz genau. Und das Elend ging irgendwie weiter, irgendwie mit einem anderen Thema demnächst. Ja. Ja, ich überlege gerade, wie wir dir vielleicht noch ein bisschen helfen können. Wir überlegen mal im Hintergrund, ob es irgendwie noch Anlaufstellen in Bielefeld und Umgebung gibt, die wir dir nennen können, wo du noch gezielt Hilfe suchen kannst. Einfach nur, um jetzt dir dein eigenes Leben da aufzubauen. Okay. Aber da musst du jetzt durchhalten. Ich weiß, das ist eine harte Zeit, aber wahrscheinlich sieht die Welt in einem Jahr schon ganz anders aus. Ja, hoffentlich. Wie ist denn deine Herzensbindung zu deinen Eltern? Also ich denke schon, dass meine Eltern haben mir viel gegeben, ne? Also sie haben mir viel ermöglicht. Und ja, ich liebe sie eigentlich auch, ne? Wie traurig nur, bist du, dass sie dich... Nur es tut mir schon weh, dass sie mich rausgeworfen haben. Ja. Aufgrund dieses Vorfalls. Ja, natürlich. Es ist auch schlimm. Es gibt keinen Grund der Welt, dass Eltern sowas machen dürfen. Gibt's nicht. Es ist schäbig, finde ich. Völlig schäbig. Thomas, wir melden uns gleich nochmal bei dir in Sachen Tipps in Bielefeld und Umgebung, okay? Alles klar. Nochmal Respekt, dass du es gemacht hast und hau rein, du wirst es schaffen. Das glaube ich, das schaffst du jetzt auch. Ja, hoffentlich. Ja, bin ich sicher. Alles Gute, Thomas. Ja, danke. Tschüss. Ja, tschüss. So, liebe Leute, wir haben 1.33 Uhr und hier ist unser Thema am Mittwoch. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema heimlich beobachtet. Und ich frage euch, wer von euch hat schon mal ein Verbrechen, zum Beispiel ein Verbrechen beobachtet oder anderen heimlich beim Sex zugeguckt? Wer von euch ist Stalking-Opfer oder hat selbst schon gestalkt? Und wer von euch wurde schon mal wurde schon mal heimlich beobachtet. Zum Beispiel vom Chef. Es gab ja vor einer Weile mal so üble Geschichten aus diversen Supermärkten, wo die Chefs die Angestellten heimlich beobachtet haben. Oder vielleicht hat euch auch jemand, oder der Partner, das kann ja auch sein, dass der Partner euch irgendwie heimlich beobachtet, heimlich gefilmt hat, heimlich irgendwas aufgenommen hat von euch und wie auch immer. Also, heimlich beobachtet, möchte ich mit aktiven und mit passiven reden zu diesem Thema. Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder Mittwoch natürlich vor der Sendung könnt ihr gerne anrufen, wie immer, ab 0 Uhr oder dann während der Sendung. Freithemen noch heute und weiter geht es mit Matthias, der ist 26. Hallo Matthias. Hallo Domian, hallo. Um was geht's? Ja, ich war am Wochenende in einem, also ich bin homosexuell und ich war am Wochenende in einem Club und habe dort einen sehr attraktiven Mann kennengelernt, 15 Jahre älter als ich. Wir haben uns sehr gut verstanden, haben lange miteinander gesprochen und haben uns dann für den nächsten Tag verabredet. Und es ist dann auch eben an diesem Tag zum Sex gekommen. Wir haben uns ja oral gegenseitig befriedigt. Dann also es kam nicht zum analen Verkehr, aber er hat halt zwischen meinen Schenkeln dann seinen Orgasmus gehabt. Ja, es war dann so, dass er einen sehr verlorenen Blick plötzlich hatte und ich ihn dann gefragt habe, was los sei. Der hat mir dann mitgeteilt, dass er HIV-positiv ist. Und Das hat er gesagt, nachdem er seinen Samenerguss hatte. Ja, genau, richtig. Na toll. Und er weiß es seit einem Jahr, er hat auch sofort eine Therapie gehabt, ist auch unter der Nachweisgrenze. Das klang auch alles sehr plausibel und ja, ich habe dann erstmal so zwischen Schock und Empathie irgendwie dargelegen und habe dann im Endeffekt ihm noch den Abend Gesellschaft geleistet, habe mit ihm viel gesprochen. Und es ist jetzt weniger so, dass ich mir, also ich habe Angst und Unsicherheit, dass es zu einer Infektion gekommen sein könnte, aber ich weiß auch, ich bin aufgeklärt in der Richtung, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Das hoffen wir, ja, das glaube ich auch. Ja. Das ist schon relativ gering. Ja, also es geht mir nur eher um das, was in dem Gespräch so angesprochen worden ist, seine Position, warum er das so getan hat. Also es war, ja, warum hat er dir das nicht vorher gesagt? Ja, ich also ich tendiere auch eher zu der Position, dass man eben das vorher kommunizieren muss. Absolut, ich bin da völlig für. Ich will das vorher wissen. Und er hat es aber nicht getan, weil er eben im Grunde genommen in dem Bewusstsein lebt, dass er niemanden so leicht infizieren kann, da er eben unter der Nachweisgrenze sei. Und er eben für sein Leben nicht, er sieht sein persönliches Recht auch eben so etwas zu kommunizieren oder eben nicht zu tun. Und das ist, ja, das war für mich einfach eine Position, die ich so nicht unbedingt nachvollziehen kann. Das ist eine Ego-Nummer. Bitte? Das ist eine Ego-Nummer. Das ist, ja, genau. Ja. Das habe ich auch mit Egoismus verglichen. Völlig, genau, ja. Richtig. Wenngleich ich schon verstehe, dass sich, also durch die neuen Medikamente, die es gibt, ist es ja eben so, dass, das sagt ja auch zum Beispiel die deutsche AIDS-Hilfe, dass es eigentlich nicht wahrscheinlich ist, dass man jemanden infiziert. Und ja, bildet sich da ein neues Bewusstsein irgendwie raus. Ich verstehe diese Position einfach nicht. Hast du sogar ein wenig ein schlechtes Gewissen, dass du eine andere Position hast? Nein. Nein, das ist schon nein, nein, nein, nein, überhaupt nicht. Nein. Wie geht denn das jetzt mit euch weiter? War das jetzt so eine einmalige Nummer? Ja, es war so, dass ich ganz klar kommuniziert habe, dass ich das unter solchen Vorzeichen nicht nochmal haben möchte. Aber ich habe auch, ich bin, sag ich, den ganzen Abend aber menschlich auch zu ihm geblieben. Ich bin nicht plötzlich aus dem Bett gesprungen, habe ihn angeschrien und habe die Wohnung verlassen. Ich habe das auf eine, ja, ich... Du hast aber auch nicht geringfügige Mengen von Samen in deinem Mund nein, gehabt. Nein, nein. Gut. Also unter dem Aspekt mache ich mir ja gar keine, eigentlich nicht so viel Sorgen. Wenngleich ich mir jetzt einfach sage, dass ich in den nächsten 3 Monaten mit niemandem Kontakt haben möchte, weil ich einen Test haben möchte, weil ich eben an diese Sache anders rangehe. Ich finde ja, ich meine, das ist ja ein altes Thema, solange es HIV gibt. Ich kenne das ja von Anfang an. Ja. Niemand von uns will HIV-kranke Menschen ausgrenzen. Ja, genau. Niemand. Und natürlich kann man mit einem HIV-Positiven auch zusammen sein. Und man kann natürlich auch mit dem Sex haben. Aber es ist natürlich für alle entspannter, wenn alle beide wissen, der eine ist HIV-positiv. Genau. Dann kann man gewisse Vorsichtsmaßnahmen schon mal geben und die Sache ist völlig, kann man normal dann leben. Jetzt aber mal eine ganze Hand aufs Herz Frage. Wenn er dir das vorher gesagt hätte, hättest du dich auf den Sex eingelassen mit ihm? Das ist, glaube ich, schwer zu beantworten. Ich glaube eher nicht, weil ich im Moment auch einfach nicht gefestigt genug bin für so etwas. Also in so einem Rahmen würde ich nein sagen. Ich glaube, ich könnte jemanden begegnen und ihn sehr wertschätzen und auf einer ganz anderen Ebene noch begegnen. Und dann könnte ich vielleicht mit diesem Thema auch leben und auch vielleicht sogar eine Beziehung aufbauen. Das heißt, da müsste ja erstmal Vertrauen geschaffen werden. Genau. Und nicht gleich Sex, sondern erstmal müsste es über die Liebe letztendlich laufen. Genau. Und dass man dann sagt, ich kann durchaus einen HIV-positiven Menschen lieben. Natürlich. Ja, das geht. Das geht heutzutage zum Glück. Das heißt, du wirst jetzt auch mit diesem Mann nicht weiter auch keinen anderen Kontakt haben, einen freundschaftlichen Kontakt. Also ich habe durch das Gespräch mit ihm, habe ich ihn, glaube ich, ein bisschen bewegt in seiner Position. Und er schien auch, ja, am nächsten Tag hatten wir nochmal kurz miteinander geschrieben und er schien auch besorgt zu sein und möchte auch, ja, dass ich ihnen Bescheid gebe. Also er schien ihn schon zu berühren und deshalb, es fällt mir gerade sehr schwer, so eine Art so sauer auf ihn zu sein oder ihn. Gut, es kann ja dann vielleicht auch weiter erstmal eine lose Verbindung geben. Offensichtlich ist dieser Mann ja auch ambivalent in seinem Verhalten. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube einfach, dass es liegt jetzt ein Jahr zurück, dass er das erfahren hat. Denke nicht, dass er sich da in der schon gefunden hat. Also genau, immerhin hat er es dir ja sogar direkt in dieser intimen Situation sogar gesagt. Das muss man dann ihm ja auch hoch anrechnen. Er hätte es ja auch alles abspulen können und das wäre es dann gewesen. Ja, genau. Wie war das denn bei dir? Warst du denn so hundertprozentig davon ausgegangen, du bist mit einem Mann da zusammen, der kerngesund ist? Ja, also wie gesagt, hatten wir uns ja eben darauf geeinigt, eben nicht vor Ort in dem Club vielleicht irgendwas zu starten, sondern eben am nächsten Tag. Wir haben lange miteinander gesprochen und er hatte auf mich, er hat einfach viele Dinge ausgestrahlt, die mich eben sicherer gemacht haben. Wenn es zum Analverkehr gekommen wäre, hättest du denn dann auf ein Kondom bestanden? Ja, natürlich. Das schon. Mhm. Ja, natürlich. Das natürlich schon, aber er ist älter gewesen als ich, er schien mitten im Leben zu stehen, sah gesund aus, man kann es niemandem ansehen. Findest du ihn denn eigentlich so einen netten Menschen? Ja. Ja. Ja. Ja, Mensch, Matthias, dann mach das genau, ich würde es genauso machen wie du. Jetzt mach dir die 3 Monate ab, mach einen Test, leb enthaltsam bis also die nächsten 3 Monate. Ja. Und wenn du diesen Mann durchaus nett findest, dann kannst du ja mit dem weiter Kontakt haben. Wer weiß, vielleicht ergibt sich ja doch noch eine ganz andere Ebene und ihr findet sogar zueinander. Aber darüber muss man ja jetzt noch gar nicht reden. Ja, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also es ist ein denkbar schlechter Start, glaube ich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber wer weiß. Ja, also es ist ganz komisch. Ich denke manchmal an ihn so, auf dieser Art, auf diese Weise. Aber dann kommt halt schnell wieder so der Moment, dass ich mir eigentlich nicht mit jemandem etwas vorstellen kann, der eben diese Ehrlichkeit nicht mehr gegenüber erbringt. Und ja. Das ist, was lernst du aus diesem Vorfall? Welche Konsequenz siehst du? Konsequenz ist, dass ich Auch wenn es vielleicht nicht wirklich was bringt, aber ich werde vorher fragen. Mhm. Ich werde das jetzt mein Leben lang mit mir rumtragen. Mhm. Ja, und dass man generell vorsichtig ist, sehr vorsichtig. Ja, das ist vielleicht irgendwie ein Stimmungskiller, aber, es muss sein anscheinend. Es war auch mein erster Gang so in die Szene sozusagen. Ich war jahrelang in einer monogamen Beziehung. Mhm. Und gleich dann so ein Erlebnis zu haben, das bestärkt mich nicht gerade. Ja. Das stimmt, ja. Aber ich denke schon, dass ich damit ganz gut eigentlich klarkomme. Dann wünsche ich dir, dass du über die 3 Monate gut rüberkommst. Dankeschön. Und dass du gesund bleibst. Ich habe keine Bedenken, es wird schon gut gegangen sein. Ja, ich auch. Und halt mal Kontakt mit ihm. Wer weiß, vielleicht ergibt sich irgendwas Nettes noch. Vielleicht kriege ich ihn ja sogar noch zum besseren Verhalten. Ja, genau. Und wenn das der Effekt ist, genau. Ja. Das wäre sogar sehr gut. Ich kann niemanden zwingen, aber vielleicht kann ich ein Beispiel für ihn sein, dass genau. Es so nicht laufen kann eigentlich. Genau, genau. Ja. Matthias, alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Wir haben 1.45 Uhr. Das ist die Zeit für Maurizio. 21, guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo Maurizio. Ja, hallöchen. Ein schöner Abend. Ja, einen schönen Namen hast du. Ach, vielen, vielen lieben Dank. Das ist, wenn man den auch so ausspricht, dann ist das cool. Da freue ich mich. Mein Lieber, um was geht's? Ja, folgendes. Und zwar, habe ich angerufen aus dem Grund, ich habe vor ein paar Tagen schon mal versucht und war einfach wieder sehr begeistert, dass es halt auch Menschlichkeit im deutschen TV gibt, dass man einfach sieht, dass es noch Menschen gibt, die normal denken, die sich nicht zu viel ablenken lassen und auch einfach mal die sinnlichen Dinge des Lebens einfach schätzen. Und das hat mich hat mir sehr imponiert. Und ich habe halt auch so eine kleine Story. Ja. Und wollte vielleicht findet man ja auch da so ein paar Zuhörer oder beziehungsweise kannst du auch mir dann ein ehrliches Feedback mal zu geben, was mich sehr interessiert. Ja, leg mal los. Ja, ich war Castingshow-Teilnehmer dieses Jahr bei Deutschland sucht den Superstar. Ah, guck. Ja. Bin auch relativ weit gekommen, unter die Top 20, muss ich ehrlich sagen. Also es war schon ordentlich auf Kuba, aber ein paar da. Ja, ich habe die Sendung jetzt nicht so verfolgt, deswegen habe ich jetzt natürlich kein Gesicht vor Augen, wer du bist. Ach, das ist kein Problem. Ja. Ein kleiner Mann halt mit einer etwas größeren, wie Dieter Bohlen es sagt, Schnauze. Aber ich sag mal Mundwerk. Also Platz 20, bis dahin bist du gekommen. Mhm. Richtig. Ja. Ja, und auf diesem Weg, wo ich sagen muss, bin ich jetzt schon ziemlich, ziemlich lange in der Musikschiene tätig. Jetzt nicht so, dass ich erfolgreich war, aber so, dass ich halt wirklich für mein Leben und für die Passion gerne gemacht habe. Mit welchem Lied hast du dich überhaupt vorgestellt bei DSDS? Ja, ich habe einen Remix, also so eine eigene Komposition aus Sweet Dreams von Eurythmics. Sollte dir, glaube ich, ein Begriff sein, schon was älter. Ist schwierig zu singen, glaube ich. Ach Quatsch, der war eigentlich ganz einfach, ja. Okay. Und das habe ich gemixt mit einem Lied von dem, also der war in der Jury, der K1 ist so ein Rapper da. Ja, klar. Ja. Ja, und das kam eigentlich auch ganz gut an. Ich habe auch eigentlich grundsätzlich immer sehr gutes Feedback bekommen, war auch ganz zufrieden. Aber es ist halt wie folgt, ich möchte vielleicht, das ist nämlich so eine Sache, wo ich denke, dass viele Jugendliche das zu Hause halt vom Fernseher so miterleben, dass das alles immer nur ganz einfach ist. Und dass es ganz locker ist. Es sieht ja so nach außen aus, als wäre das so ein toller Ausflug in die große Welt des Showbusiness und alles ist easy und nett und freundlich und so. Ist es so? jein. Also ich glaube, das liegt an der Person, die da teilnimmt. Da muss man schon, das liegt an dem Charakter des Menschen. Und wenn man da wirklich nicht sehr gefestigt in seiner Position ist, was ich leider Gottes bei vielen, die sich bei solchen Castingshows bewerben, die haben meistens eher, sage ich mal, Selbstbewusstseinsprobleme, dass sie halt da wirklich nicht so sicher in ihrer Persönlichkeit sind und dass sie da an sich zweifeln und deswegen die Bestätigung von außen suchen. Wie hat sich Dieter Bohlen dir gegenüber verhalten? Eigentlich, weil ich halt auch eigentlich ganz gut vermute, ich war eigentlich sehr nett. Also ich konnte wirklich gar nichts Negatives so über ihn sagen, was man da immer gehört hat. Ist er so, wenn die Kamera aus ist, genau so wie wenn die Kamera läuft? Habe ich jetzt nicht so viel Zeit mit gehabt, also ich war jetzt nicht so oft mit ihm, aber er ist halt eigentlich ein sehr authentischer Mensch und sehr straight, sagt seine Meinung, was ich auch gut finde. Ne? Man sollte das auch so beibehalten. Gehen wir mal die Leute durch. K1 hast du genannt, der saß auch noch da. Der wirkt wirkte in der Show ja auch sehr freundlich und sehr nett zu den Leuten. War das echt? Ja, also ich muss sagen, mit K1 habe ich mich eigentlich auch ganz gut verstanden. Aber ich muss sagen, also wirklich vom Verhalten her war mir am liebsten die Marianne Rosenberg. Mhm. Was mich auch verwundert hat, weil ich die Dame jetzt nur von einem Lied kannte und das halt gar nicht eigentlich meine Szene war. Das ist ja uralt, das Lied, und sie war ein großer Star in den 70er Jahren, ja. Oder 80er Jahren, ja. Ja, aber super nett, also wirklich auch sehr, sehr auf die Materie eingegangen, nicht oberflächlich halt alles analysiert, sondern wirklich auf die Materie. Ja, es war ja irgendwann hinterher in den Zeitungen zu lesen, dass hinter den Kulissen es heftig gekracht hat zwischen Dieter Bohlen und Marianne Rosenberg. Stimmt das? Hast du das mal mitbekommen? Ich hab's ehrlich gesagt, also bei mir war das war ja auch speziell bei mir, dass die sich da kurz so eine Kevelei hatten. Was ich aber eher als lustig vernommen habe, weil ich denke mal, das sind halt diese Zwickereien zwischen zwei Musikern, die halt ungefähr in der gleichen Zeit angefangen haben und so ein gewisses Konkurrenzdasein vielleicht haben. Ich weiß es aber ja, nicht. Ja, das ist eine Generation ungefähr, die beiden. Ja, denke ich auch. Ich glaube, Bohlen ist ein bisschen jünger sogar, kann sein. Ich weiß es nicht genau. Ja. Und baggert K1 viele Mädels an? Ja, K1 ist halt K1. Also der macht halt sein, ich weiß es, ich kenne ihn ja auch nicht so gut, ne? Also man sieht halt auch nur das, was man in den Medien sieht. Und das hat er auf jeden Fall, wenn es wirklich er ist, dann hat er es gut durchgezogen. Und wenn das nicht war, dann tut er wenigstens gut so. Ich weiß es aber nicht, keine Ahnung. Was war für dich in dieser Zeit, wie lange insgesamt warst du dabei? Wie viele Tage kann man das so sagen? Oh, das kann ich ehrlich gesagt, also das ist auf jeden Fall schon was, das geht ja über einen längeren Zeitraum. Ja, genau, es ist länger, ja. Und das geht auch über Monate. Okay, also was war in dieser Zeit für dich, sagen wir mal, nehmen wir mal die beiden Extreme, das Unangenehmste? Ja, das Unangenehmste, muss ich ehrlich sagen, ist einfach diese Ungewissheit. Man weiß nie, man sitzt halt da und man darf nicht vergessen, dass hinter den Kameras, man weiß nicht, wie es aussieht, wenn es vor den Kameras ist. Wenn man dann da doch irgendwo vorm Fernseher sitzt und das alles sieht, weil das kommt ja bei jedem anders zu Hause an. Wie behandelt RTL, oder was heißt RTL, also die Leute, die im Hintergrund arbeiten, wie wurdet ihr von denen behandelt? Also wir wurden echt ziemlich gut von denen behandelt. Hätte mich auch gewundert, wenn es nicht so gewesen wäre. Das Team, man hat da echt freundschaftliche Verbindungen aufgebaut. Das sind alles Leute, mit denen man sich gut verstehen kann. Das klingt nur gut. Deswegen, also ich verstehe auch nicht, dass viele Leute, die dann da rausfliegen irgendwann in den Live-Shows, die dann sagen, ja, das ist alles doch Unsinn. Und die sind alle doch so blöd. Das ist, denke ich mal, dann halt dieser Ego-Schock, der dann Leute traurig sind. Ne? So, und jetzt habe ich gerade nach dem Unangenehmsten gefragt. Was war das Tollste für dich während dieser Zeit? Das Tollste für mich war einfach, diese Erfahrung an sich mitzunehmen. Festzustellen für mich, was ich in meinem Leben wirklich möchte. Mhm. Ich habe festgestellt, dass diese Art Format trotz der ganzen Vorzüge nichts für mich ist. Dass ich einfach wirklich eine andere Richtung der musikalischen Karriere einschlagen möchte. Mit welcher Begründung haben die dich quasi entlassen, die drei? Das sind vier gewesen, vier. Da war noch so eine, die Dame namens Mietze dabei. Ah ja, genau, ja, klar, ja, stimmt, ja. Ja, am Ende, ich war wohl dann am Ende doch nicht gut genug. Ja, und das habe ich dann auch so hingenommen. Also da war ich auch nicht groß hinterher. Ja. Dann ist es halt so. Aber du bist fest entschlossen, weiter den musikalischen Weg zu gehen. Definitiv. Und das ist auch mein Appell an alle Leute, die da draußen irgendwie Musik machen und sich von Leuten einschüchtern lassen von Castingshows oder so. Man sollte halt immer seinem Traum treu bleiben, weil wenn wir nichts mehr träumen können, dann ist halt nur noch das sterile Leben da. Und das ist halt nicht immer so schön. Ich gehe mal davon aus, dass du von deiner Musik noch nicht leben kannst. Was machst denn du? Von was lebst du? Also ich habe eher so eine Art Pendlerjob. Ich bin momentan Zeitarbeiter. Ich finanziere mir natürlich auch mitunter mein Leben von der Musik, aber jetzt nicht so, dass ich wirklich halt wie K1 oder so davon wirklich komplett leben kann. Es ist ein Nebenverdienst. Ja, was ist dein Traum? In welches Genre der Musik willst du wirklich rein? Mein Genre jetzt musikalisch gesehen oder überhaupt? Musikalisch gesehen, ja. Ich bin eher so in der Richtung, ja, das ist schwer zu erklären, ich nenne es immer den Maurizio-Style, halt so. Eine Mischung aus etwas Hip-Hop, also Rap-Elemente, aber melodisch. Mhm. Nicht jetzt so hier dieses etwas Obszönere, sondern wirklich auch mit Sinn, mit vielen moralischen Ansprüchen, dass die Leute halt da draußen wirklich auch hören, es gibt Musik, die was versucht zu vermitteln und nicht nur zu entertainen. Maurizio, Mein Lieber, ich wünsche dir viel Erfolg, auf dass du deinen Weg gehst und auf dass wir dann noch viel von dir hören werden demnächst. Ich gebe mir Mühe, ich baue dich vielleicht auch ein Lied ein, wenn das genehm ist. Das ist genehm, das ist eine große Ehre für mich. Ich danke dir vielmals und auch vielen Dank, dass du uns so ein bisschen mal hinter die Kulissen dieser großen Show hast blicken lassen. Ja, ich hoffe, dass das vielleicht dem einen oder anderen da draußen auch eine Anregung gibt und eine eigene kleine Vorstellung davon. Bestimmt. Ich danke dir, mein Lieber, und alles Gute. Vielen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Dankeschön dir auch. Ciao, ciao. Und hier ist Patrick. Patrick ist 22. Guten Morgen, Patrick. Guten Morgen, Domian. Hi, Patrick. So. Hi. Weswegen rufst du an? Sorry, ich rufe jetzt an aus dem Punkt, weil ich mich mit meiner Frau scheiden musste, weil das Jugendamt so das beschlossen hatte und das so wollte, weil sonst hätten wir beide unseren Sohn verloren. An die Pflegefamilie. Also wenn ihr euch nicht hättet scheiden lassen? Wenn wir uns nicht hätten, also sprich, wenn wir uns jetzt nicht scheiden lassen hätten. Also das Jugendamt sagt, ihr müsst euch scheiden lassen, nur dann dürft ihr euer Kind behalten? Genau, genau so ist das. Was ist das für eine Logik? Erklär mal, was dahinter steckt. Also dahinter steckt jetzt halt einfach, sie lebt in einer Mutter-Kind-Einrichtung und das Jugendamt dachte halt, ich bin halt nicht gut genug für das Kind, weil ich wäre ein Alkoholiker und sie könnte jetzt nicht auf den Junge dann alleine aufpassen, sprich, wenn sie jetzt in einer eigenen Wohnung wäre, die ganzen Sachen halt. Ja, und was wird dadurch besser, wenn ihr euch scheiden lasst? Ja, auf jeden Fall, das Jugendamt möchte einfach nicht, dass ich jetzt mit dem Kurzen da weiterhin mit Kontakt habe. Die erste Zeit, das Jugendamt möchte, sprich, dass ich einen Alkoholentzug mache, wo ich überhaupt gar kein Alkoholproblem habe in dem Punkt. Aber du hast gerade selbst gesagt, dass du ein Alkoholproblem hast. Ja, nein, dann habe ich jetzt falsch rübergebracht. Alkoholproblem habe ich nicht, nur das Problem ist an der ganzen Sache, das Jugendamt will, dass ich jetzt so einen Entzug mache. Vom Alkohol? Für den Alkohol jetzt halt. Aber und du sagst, du bist gar kein Alkoholiker. Nein, bin ich auch nicht. Wie kommt das Jugendamt dazu, zu fordern? Ja, das Jugendamt kommt jetzt da drauf, weil schon mal eine Vorgeschichte war. Ich war vorher schon mal verlobt, so. Aber dabei jetzt so Kinderei, Teenager-mäßig. Natürlich hat man dann auch mal ein paar Bier getrunken und so. Aber das ist ja ein gravierender Vorwurf, wenn das Jugendamt sagt, Sie sind Alkoholiker und wir wollen, dass Sie einen Entzug machen. Da muss da schon mehr vorgefallen sein. Das greifen die doch nicht einfach so aus der Luft. Ja, ich verstehe das ja selber nicht. Keine Ahnung, da wollte ich dich eigentlich auch nach dem Rat fragen. Wie ich jetzt da mit umgehen soll, weil ich war ja mit meiner Ex-Frau jetzt verheiratet, pipapo, ne? Wenn du... Und dann haben wir uns jetzt halt dann auch scheiden lassen. Wie lange warst du mit der verheiratet? 2 Jahre. Ja. Wenn du ganz klar sagst, hier Leute, das ist eine Unverschämtheit, ich bin kein Alkoholiker, dann lass dir das von einem Arzt attestieren, dass du es nicht bist. Dann geh zu einem Arzt, sagt, die Situation ist so und so, und bitte schreiben Sie mir einen Attest, untersuchen Sie mich aufwendig, machen Sie alles, was man machen kann, und bescheinigen Sie mir, dass ich kein alkoholabhängiger Mensch bin. Und sprich damit dann zum Jugendamt gehen oder natürlich da mit einem Anwalt hin? Ja, also ich meine, Anwalt kostet ja immer Kohle. In so einer verzwackten Situation. Ja, das stimmt auch wieder, Domian. Natürlich ist ein Anwalt in so einer komplizierten Situation das Allerbeste. Weil das scheint ja eine sehr komische Konstellation zu sein, dass das Jugendamt sagt, du musst dich scheiden lassen, damit du das Kind, und das ist ja schon so habe ich das auch noch nie gehört. Hast du denn irgendeinen pfiffigen Menschen an deiner Seite, der dich da so ein bisschen berät oder leitet? Also, der mich unterstützt und mir hilft dabei. Ja? Ja, dabei jetzt hier Bekannte von meinen Eltern, ja, Kollegen, Umfeld, so, ja klar. Ja. Also, jetzt ist leider die Sendung gleich vorbei. Du hörst die Musik im Hintergrund. Jetzt, ja, ich höre die Musik. Ja, pass auf. Ich will dich jetzt gar nicht so rauswerfen. Das heißt, wir können nur hier in der Sendung nicht weitersprechen. Das Problem ist kompliziert und das müssen wir jetzt erstmal klären. Dafür bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich gleich wieder zurück. Okay? Okay. Darf ich nochmal fragen hier wegen Autogramm? Ja, du gibst deine Anschrift dann auch gleich meiner Mitarbeiterin, okay? Alles klar, danke. Mein Lieber, so machen wir es. Bis gleich. Tschüss. Ciao. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Alina Marquis. Morgen sind wir natürlich auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen mit einer freien Themennacht. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Und morgen könnt ihr anrufen, wie immer, ab 0 Uhr. Da sind die Leitungen geschaltet. Gute Nacht, bis morgen. Bye, bye. Tschüss.